Kaiserin ist schon im Bad. Senkt euren Blick, wenn ihr euch naht. Und gießt behutsam und gemacht heiße Milch nach und nach in die Wanne. Sind ihre Tücher parfümiert und gekrempt ist das Shampoo schon angerührt. Nach Rezept zuerst den Cognac, dann das Ab. Auf jedes Glas jeweils drei. So verlangt sie es. Unsere Kaiserin soll sich wiegen, kämmen, fliegen und erfrischen, statt sich in die Staatsintrigen einzumischen. Für den Ehemann das Rosenwasser wunderbar. Stimmen muss ich sie verziehen, das macht die Augen hell und klar. Lässt sie täglich mal den Kühen, der Fleisch, auf den sie mittags trinkt, muss bitte unbedingt vom Filet sein. Unsere Kaiserin soll sich wiegen, kämmen, pflegen und erfrischen, statt sich in die Staatsintrigen einzumischen. Für den Ehemann. Der Kaiser, was? Der Kaiser, hier in den Gemächern der Kaiserin um diese Zeit. Wo ist die Kaiserin? Ich muss sie sprechen. Sie hat ihre Toilette noch nicht beendet, Majestät. Aber Sie können mit ihr sprechen. Sie befindet sich hinter dem Paravent. Sie kann sie hören.